Was verbietet das erste Gebot über das noch? Noch mehr Sachen, die verboten sind. Ist alles verboten, schrecklich. Ne? Das Christentum alles verbietet. Das erste Gebot verbietet uns auch jeden Verkehr mit dem Teufel und jeglichen Anschluss an christenfeindliche Sekten. Ja. Freimaurer darf man keiner sein, Kommunist darf man keiner sein, was weiß ich noch alles, was man nicht sein darf, wenn man Christ ist. Was natürlich heute jeden hochrangig wurscht ist. Die Leute sowieso nicht mehr verstehen, was ist. Ja. Jeder Verkehr mit dem Teufel war immer schon eine große Versuchung. Nicht nur ein Teufelspakt, aber auch das, was man dann sonst gehabt hat. Immer mehr in den neueren Zeiten, 19. bis 20. Jahrhundert. Tischchen rücken und Karten legen und so weiter. Alles Mögliche. Wo natürlich der Teufel gewisse Dinge tun kann, erstaunliche Dinge schreiben oder Auskünfte geben kann, also angeblich, wenigstens vorgeblich, weil er eben viel besser mit den Dingen umgehen kann, soweit der liebe Gott ihm Macht dazu lässt, der liebe Gott ihn machen lässt, als wir das können, eben auch diese feinen Dinge, die nicht grob materiell sind, nutzen kann, benutzen kann, aber er benutzt sie eben immer zu seinen Zielen, Absichten. Wir haben mal erzählt in Gabun, da gibt es diese Geschichte, ob es wahr ist, weiß ich nicht, war nicht dabei, vor vielen Jahrzehnten schon, wo einer von diesen traditionellen Hexenmeistern gesagt hat, er geht selber zu seinem Grab, ja, denn es ist schon irgendwie passiert, aber halt die Art vom Teufel, sich dann nach seinem Tod die anderen Hexenmeister aus der Umgebung versammelt haben und durch ihre Anrufungen und so weiter dann seinen Kadaver dazu gebracht haben, dass er sich irgendwie aufrichtet und bis zur Grube schleppt und dann hineinfällt. Gut. Sieht ja jeder, der nicht ganz blind ist, dass das vom Teufel ist. Ein halbes Wunder, ein nachgeheftes Wunder, sicher kann der Teufel die vereinten Kräfte von diesen und Anrufungen von diesen Hexenmeistern den da aufheben, aufstehen lassen. Aber natürlich ist er weder von den Toten auferstanden, noch selber gewandert oder so. Ist einfach der Teufel da hinübergeschleppt, sozusagen. Das kann er schon machen. Ist dabei.